SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks. News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Und die fantastische Reise quer in die Welt der elektronischen Musik, die führt uns heute oben unter anderem in die Niederlande. Ja, das kleine Land mit einem ganz grossen Einfluss auf die Elektronika im Wandel von der Zeit. Gut, man muss mal ein bisschen vielleicht noch früher ausholen. Und zwar in den frühen 90er Jahren ist ja der Techno gesehen, der aus Holland gekommen ist und äußerst erfolgreich war. Gerade so Acts wie zum Beispiel der Speedy J, der Paul Elstak oder Miss Jackson Headliner gesehen, wirklich auf jedem von diesen Anfangs-Rave, zum Beispiel Mayday und so weiter und so fort. Mitte 90er Jahre sind es dann eher so die House-DJs gesehen und die ganze Progressive-House-Welle, wo von Holland übergeschwappt ist während der Nullerjahr. Ja gut, dann ist der Dutch Trance gekommen. Tiesto, Armin van Buuren, Ferry Corsten. Aber wie sieht es heute aus? 2017? Heute sind es die Youngsters. Und zwar zum Beispiel der junge Produzent der Rainer Zonefeld oder auch der Mark Holstedt. Und zweiter, der stellt er heute zu oben im Feature vor. Und somit herzlich willkommen. Wir reisen jetzt 3 Stunden, oder besser gesagt, wir fliegen schon fast ins Wochenende. Du merkst, ich bin noch so ein bisschen heißer. Das liegt daran, ich habe am letzten Sonntag mein Gig im Ander in Paris gehabt und das ist wieder... Heieiei. Ich bin froh um die 5 Tage Regenerationsphase. Aber jetzt geht es mir wieder gut. Gut, mit diesem fantastischen Frühlingswetter, oder? Also, anfangen haben wir den heutigen Trip mit einem Projekt namens Viro. It's Not Real heisst das Teil. Und es ist richtig, richtig hypnotisch und vor allem sehr sexy House-Tune. Schön reise ich mit. Viel Spaß. Mental X. Inner Vision Music, eins von diesen kultigen House-Labels, beglückt uns diese Woche mit einer Compilation namens Secret Weapons. Sprich, so Geheimtipps in Sachen House-Music, und Compilation ist richtig, richtig gut. Aber das hier, das ist der Monster-Track auf dieser Compilation. Produziert hat Ariane 911 und heisst The Seven Melodies. dafür verantwortlich gesehen, dass die ehemaligen Minimal-Techno-Labels wie zum Beispiel Gunnisseur oder auch Compost angefangen haben, langsam umdenken und wieder auf groovige Sachen produzieren haben. Naja, du weißt, was jetzt kommt. Das ist natürlich sein alter Ego, und zwar Alderic. Das ist seine brandneue Scheibe auf Compost und heisst sie Pyramid. Thank you. britische Über-DJ Sasha ist angefragt worden von der Indie-Pop-Band, und zwar Klangstoff, respektive von ihrer Plattenfirma, und zwar Universal Music, ob er einen Remix macht für die kommende Scheibe namens Pulsage. Hat sich das angehört und gefunden, ja, ich mag ja Indie-Rock und Indie-Pop, hat einen Remix gemacht, aber dann setzt natürlich die Plattenfirma, sprich das Major-Label Universal, einen drauf und hat gefunden, okay, du hast jetzt einen Remix gemacht, der fast 12 Minuten geht, bitte mach noch einen Radio-Mix davon. Ein Radio-Edit geht in der Regel so 2,5 bis 3 Minuten. Naja, er hat schon einen Radio-Edit gemacht, allerdings mit unglaublichen 7 Minuten. Sensationell, durch und durch. Das ist der Sasha-Remix für Klangstoff und Hostage. Definition hat eine neue EP am Start und das ist Paper Connections. Released hat das jetzt gerade die Woche auf Hive Audio. Ja, das Label vom Hive Club natürlich. Ich glaube, gemanagt für das Ganze von den Animal Trainer. Gut, macht irgendwie auch Sinn. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung beim Fokus Netherlands und eben so ein Niederland, das kleine Land mit einem extrem grossen Einfluss auf die Elektronik aus den letzten 30 Jahren. Das findest du auf srf.ch/mentlix. Mein Podcast kriegst du gerade nach der Sendung. Ebenfalls auf srf.ch/mentlix und natürlich auch auf iTunes. Du weißt es ja. Schönes Wochenende. Thank you. der DJ, Produzent und Label-Chef von Pocket Music, der Sole. Er hat eine neue Scheibe draussen, und zwar Infinidad. Und das Ganze ist eine Zusammenarbeit, und zwar mit Martin Lansky. Und es ist sehr, sehr groovy. Überhaupt nicht minimalistisch, nicht transig, sondern einfach nur Bass. Und weißt du, was Geilste ist? Sole ist morgen so oben im Club Land Schweiz, genauer gesagt in Zürich, in der Ambrosrampe. Und jetzt setzen wir noch einen drauf. Er kommt nicht als DJ, sondern als Live-Act. Also, wenn du unbedingt mal eine Sole live erscheinen ziehst, musst du morgen so oben an Kinky Beats in Zürich in der Ambrosrampe. Und das Line-Up sonst ist ja wirklich unheimlich. Man hat ja zum Beispiel noch an der gleichen Party den Gabriel Ananda oder auch noch den Rüde Hagelstein. Ich nehme an, das wird krachen voll. Mehr Party-Tipps so auf die 9:30. We'll be right back. Das außerirdische Label. Ja, okay. Eigentlich kommt es aus England und nennt sich Dear Dear Music. Und das ist das neueste Release von ihnen. Nein, zwei Wochen kommt es dann auch raus. Und zwar von Bablack. Das Stück heisst Dusky. Und ist sehr amüsant gesehen. Ich habe mal das Demo angelost auf einer so speziellen DJ-Seite, wo eben die ganzen DJs ihre Feedback geben, die bemustert werden von dem Ganzen. Und ich bin gerade irgendwie bei diesem Track gesehen und sehe Nick Warren seinen Kommentar. Und ich glaube, das hat schon einiges ausgesagt. Nick Warren hat 5 von 5 Sternen gegeben im Kommentar Oh Hell. Naja. Der Nick Warren hat gut gesagt. Das müssen wir natürlich laufen. We'll be right back. We'll be right back. sind ja also ziemlich das bekannteste House-Duo von der Welt gesehen, vor allem Ende 90er Jahre bis Mitte 0er Jahre. Sie kommen beide ursprünglich aus dem Iran, wirken und leben aber in Amerika. Ich rede natürlich von Sharam und Dubfire als Kombination oder als Duo extrem populär geworden als Deep Dish. Die haben wirklich einen Remix nach dem anderen rausgehauen, gerade eben so Anfangs Jahrtausend und es war wirklich monströs. Zusammen haben sie auch ein Label gegründet, dazu mal, und zwar Yoshi Atoshi. Das Label gibt es bis heute noch. Allerdings haben sich ja Sharam und Dubfire getrennt. Dubfire geht jetzt eher so in Richtung Techno und Minimal Techno, während Sharam da ist bei House und Tech House geblieben. Auch für ein weiteres Label. Und das ist das neueste Release von Yoshi Toshis Label von Sharam und produziert hat Anthony Attalia mit Silence. Mal heute oben mit dabei und du kennst mich ja. Wenn ich einen Track mehrfach in Rotation nehme, dann mag ich schon ziemlich gut. Und vor allem, ich habe am letzten Sonntag am Morgen in Paris im Ander gespielt. Heieiei, was für eine Atmosphäre der auslöst. Und aus Moskau, genauer gesagt vom russischen Produzenten Ivan G. Mountains Dream heisst er, ist auf dem britischen Label Chup Music rausgekommen. Heute das Thema von der Sendung Netherlands Time Warp, sprich das kleine Land mit dem grossen Einfluss auf die Elektronika. Holländische Musik gibt es noch im Essential Mix. We'll be right back. Hi, this is John Degree. You're listening to Virus Radio with Mental X. We'll be right back. SRF Virus Essential Tune. Oder ganz einfach, solange ich als DJ unterwegs bin, das sind jetzt um die 25 Jahre, holländische Platten sind immer ein fester Bestandteil in meiner Plattenkiste gewesen, respektive auch natürlich vor meinen Sets. Gut, allerdings hat sich da schon recht etwas da. Anfangs der 90er Jahre sind die holländischen Sounds vor allem harte Techno, stellenweise sogar Agape-Sounds gewesen. Leute wie zum Beispiel der Paul Elstack, der Gizmo, der Speedy J oder Miss Jux sind Headliner auf sämtlichen grossen Festivals, wie dazumal der Mayday gewesen. Naja, Mayday die war auch durchaus mal noch cool gewesen. So Ende 90er Jahre sind dann vor allem so die holländischen House-Sounds rings um den DJ Remy sehr populär gewesen. Und dann ist der grosse Clash gekommen. Mitte Nullerjahr, der Dutch Trance hat DJ Tiesto, Armin van Buuren und Ferry Corsten. Für mich ist es wahrscheinlich so ein bisschen die dunkelste Epoche in der holländischen Techno-Bewegung. Aber jetzt haben wir dafür ein paar grossartige Acts. 2017 sind die absoluten Headliner natürlich der Elke Klein oder auch die Youngsters, also die Newcomer-DJs, wie zum Beispiel der fantastische Rainer Sonnenfeld oder der Herr hier. Das hier ist der Mark Holstage entdeckt worden. Ist ja eine Form, Oliver Kolecki, natürlich von wem denn auch sonst. Und dementsprechend hat er auch auf Stil von Talent seine Tracks am Start. Das hier ist ja brandneu, das ist der Newcomer, der Mark Holstage. Und der Track heisst A Mind Full of Thoughts. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, Playlisten und den Podcast zum Gratis-Downloaden findest du auf srf.ch/bandlinks. Der Podcast von dieser Show, die jetzt gerade läuft, findest du alles spätestens auf der Elfi. Natürlich dann auch noch auf iTunes. Techno-Sounds und Vocals noch und nöcher. Ist sehr gängig in der Elektronika, egal welche Genre, sei es Trance, House oder auch Techno. Vor allem die ganzen Deep House-DJs jetzt im Moment, halt wirklich so auf die ganzen arabischen Sounds. Und das ist dem Dax J aus Berlin zum Verhängnis geworden, letztes Wochenende bei einem riesigen Festival in Tunesien. Ja, kannst du dir vorstellen. Zwischenzeitlich hat er sogar wegen Morddrohungen seine Facebook-Seite löschen. Ich weiss nicht genau, was für ein Tracker gespielt hat, aber ich nehme einfach einen völlig harmlosen, arabisch-lastigen Vocal-Track. Und das ist dermaßen gegen hinten raus. Das Publikum hat sich extrem beleidigt gefühlt. Und naja, immer vorsichtig sein mit solchen Sachen. Du hörst Mentlix Electronic, da passiert überhaupt nichts. Das sind eine 3-Stunden urbane elektronische Underground-Club-Musik hier auf SRF Virus. We'll be right back. Aus Brasilien ist immer sexy. Das wissen wir nicht erst. Es ist ein Guy Barato oder auch André Sopota. Das beweist auch das junge Talent. Da ist ein Newcomer. Athos Araujo heisst er. Time and Space ist seine neue EP. Und das ist der Track Verhalten. neue Scheibe vom Label Salado muss man feiern. Darum juhui, juhui, juhui. Das Label von Dave Simon und dem Steve Perry ist wirklich zurzeit etwas vom Besten von seiner Zunft. Das beweist er einmal wieder mit der neuen Scheibe von Affect, einem spanischen Produzent und DJ, der wiederum auch ein super populäres House-Label namens Syncopat hat. Das Stück heisst Sideways und ist in dieser Woche, wie gesagt, auf Salado rausgekommen. Jetzt fragst du dich natürlich, wo kriege ich das Wochenende genau eine solche genügende Techno? Hey, du musst morgen oben nach Zürich in der Ambossrampe, weil was die für ein Line-Up aufgezogen haben, das verschlägt einem schlicht und einfach den Spruch im Radio ungünstig. Aber darum habe ich ja meine Party-Tipps ganz frei nach dem Thema. SRF Virus Mental X Club Selection. Kinky Beats, morgen jetzt oben in Zürich in der Ambossrampe. Das Line-Up ist wirklich umwerfend. Also, man hat den Gabriel Ananda, wirklich ein unglaublich geiler Produzent und ein DJ. Unterstützung kriegt er vom Berliner, vom Rüde Hagelstein und als ob das nicht schon genug wäre, zwei so grosse Headliner. Nein, der kommt noch Sole als Live-Act, der Labelchef von Parkett Music. Da wird es die anderen Clubs ziemlich schwierig haben, aus Hive, obwohl Hive setzt morgen auf, naja, Jamie Jones. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich zähle mich zu den Zweiteren, aber auch mein nächster Freundeskreis findet ihn stellenweise recht cool, vor allem seit er nicht mehr schläfrige Jazz-House-Musik spielt. Zurzeit geht der Jamie Jones doch in Richtung Techno und von dem her dürfte man durchaus einmal nach dem Hive morgen so oben vorbeigehen. So zwischen Gabriel Ananda, Rüde Hagelstein und Sole, wo im Ambossrampe sind. In Zürich haben wir natürlich auch noch den Lexi Club morgens oben mit dem DJ Female Duo, nämlich mit einem Blondisch. Nach morgens oben eher in Luzern ausgegangen. Deborah De Luca ist hier. Sehr, sehr geile Techno. Unterstützung kriegt sie vom lokalen Matador in Keins. Während in Basel im Nordstern bekommst du morgens oben Berghain Techno. Und das wortwörtlich, nämlich der Ostgut DJ. Das ist das Label von Berghain, sind morgen dort. Unter anderem sind das der Nick Höppner und der Boris. Also das heisst, wenn du möglichst stumpfe Techno willst, mit keinerlei Emotionen, dann gehst du morgen oben in den Nordstern-Club. Emotionen, das bekommst du auch hier, und zwar mit der neuen Salado und dem Affekt. We'll be right back. Puru Thema, nämlich Netherland Time Warp. Hintergrundinfo, der Podcast zum gratis Download und noch mehr findest du auf srf.ch/mentlix. Die Podcast bekommst du natürlich dann auch noch heute zu oben auf iTunes for free.

neu. Channel X ist das noch als Closer, und zwar Under Pressure. So, das waren 3 Stunden elektronische Clubmusik. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Freude machen und uns ein bisschen einstimmen auf ein langes Party-Wochenende. Nächste Woche am Freitag ist Karfreitag. Da bin ich nicht da. Da bin ich irgendwo in der Ferien. Aber alles spätestens in 2 Wochen am Freitag ab der 7. bin ich dann wieder für dich da. Der heutige Podcast ist aber schon gut in 1 Stunde online, und zwar auf srf.ch/mentalx. Da kannst du einfach auf den Download-Button klicken. Selbstverständlich findest du den Podcast auch noch ab heute Nacht auf iTunes. So, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Schöne Ostern, falls du irgendetwas machst. Und ja, okay, partytechnisch passiert dann so viel. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen von euch noch. Wer weiß. Jetzt komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.